Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe des Monero Mumbles. Der Titel der Folge wird es wahrscheinlich schon verraten haben. Heute haben wir keine reguläre Podcast-Folge mit Till, Grischa und mir, Alexander Archo, sondern wir haben eben einen Stammtisch veranstaltet, einen virtuellen Monero-Stammtisch, der, ja, wie virtuelle Events immer, im Internet abgehalten wurde und auch öffentlich für alle war. Und genau, da haben wir also eine öffentliche Folge aufgenommen und ein neues Format ausprobiert. Das war auch ganz gut. Es ging über eine Stunde und ja, jetzt wirst du hier im Folgenden also die Audiodatei, den Audiomitschnitt dieses Stammtischs mitbekommen. Das heißt, falls du es verpasst hast, am 10. Februar dabei zu sein auf YouTube oder auf Jitsi, dann hast du jetzt die Möglichkeit, nochmal mitzuhören. Ansonsten, falls du dir das Video anschauen möchtest, dann gibt's den Link dazu auch in den Shownotes. Da kannst du dann also auch das ein oder andere Gesicht sehen. Wie schon gesagt, war dieser Monero-Stammtisch offen für alle und wir haben ja Themen angesprochen, die wir ansprechen wollten, über die die Leute reden wollten. Und das war zum einen natürlich die Hashrate, die aktuell relativ hoch ist mit über 800 Megahashes. Das erinnert an Zeiten Anfang 2018, wo eben die Vermutung im Raum stand, dass ASICs für Monero konzipiert wurden und in Betrieb sind. Und da wollten wir natürlich auch drüber reden. Damit einhergeht natürlich auch die Hardfork, die mittlerweile, das haben wir im Podcast selber noch nicht gesagt, aber die Hardfork wurde für den 9.3., also für den 9. März 2019 beschlossen. Da werden wir also wieder das Monero-Protokoll updaten und auch den Mining-Algorithmus verändern, über den wir in dieser Folge auch sprechen. Das heißt, in der Folge selber haben wir das Datum noch nicht gewusst. Das ist erst eine Stunde später dann veröffentlicht worden. Das ist der 9. März 2019. Und natürlich ist es auch für dich als Monero-Nutzer wichtig, dich vor der Hardfork darauf vorzubereiten, indem du deine Software upgradest. Der dritte Themenpunkt berührt nicht direkt Monero selbst, sondern eigentlich so die größere Peripherie der Privacy Coins. Und zwar geht es da um Zcash und die hatten einen Bug im Protokoll, über den wir auch kurz reden. Und ja, was da so die Unterschiede zwischen Monero und Zcash sind, ob das eben auch für Monero ein Problem sein könnte mit der Inflation und so weiter. Dann war Grischa beim 35C3, also dem Chaos Computer Kongress, und hat da die Monero-Leute aufgetrieben und zeigt auch seine Mitbringsel. Also hierfür lohnt es sich eigentlich, das Video anzuschauen. Link dazu, wie gesagt, in den Shownotes. Und da sieht man dann, was Grischa erbeuten konnte. Und zu guter Letzt reden wir noch über eine Entführung, bei der die Entführer Monero fordern als Ransom, also als Lösungsgeld für die Geisel. Und zuletzt hat Grischa noch eine ganz besondere Mitteilung zu machen. Was das genau ist, das lasse ich aber noch unbekannt. Dafür hört euch einfach die Folge an. Man kann auf jeden Fall sagen, der Grischa ist ein echter Glücksjunge. Gut, so viel also zu den Themen in diesem Monero-Stammtisch. Falls dir dieses Format gefällt und du dir denkst, hey, bei so einem Stammtisch möchte ich auch mit dabei sein, dann hast du die Chance dazu. Und zwar möchten wir das jeden zweiten Sonntag im Monat abhalten. Um 18 Uhr deutsche Zeit treffen wir uns da also auf jitsi.org. Den Link dazu findest du am besten in der Monero Telegram Gruppe. Die heißt @monero_ger, also für Germany. Und dort, ja, werde ich auch die Informationen dazu teilen. Ansonsten poste ich vielleicht den Link dazu auch in den Shownotes. Und wie gesagt, dann am 10.3., also am zweiten Sonntag im Monat um 18 Uhr deutsche Zeit, findet der nächste Stammtisch statt und auch du kannst dabei sein. Es würde mich freuen, wenn du dir die Folge anhörst und natürlich auch, wenn sie dir gefällt und falls wir uns dann im nächsten Monat sehen sollten. Bis dann. Viel Spaß bei der Folge jetzt. World of Cryptocurrencies is diverse and growing more diverse all the time. One such creature is Monero, a currency not based on Bitcoin like many other cryptos, but rather based on an entirely different protocol, one called CryptoNote. Herzlich willkommen zum Monero-Stammtisch, zum ersten virtuellen Monero-Stammtisch. Ah, fuck. Kannst du mir mein Bier bringen, bitte? Danke. Mir auch. Ein Luxus, den ich hier genieße. Genau, erster virtueller Monero-Stammtisch. Wir haben uns gedacht, wir machen sowas Ähnliches wie den Monero Coffee Chat, wo einfach jeder, der lustig ist und Zeit hat und Deutsch kann und Monero mag, in einer lockeren Runde uns zuhören kann, uns beitreten kann und wir unterhalten uns einfach über die neuesten Entwicklungen im Monero-Universum. Es gibt ja relativ viel, was wir jetzt so besprechen können und genau, deswegen wollen wir einfach kurz anfangen und uns vorstellen. Ja. Genau, dann also, den Anfang, Krischer. Mein Name ist Krischer, genau, und wir hosten ja den Monero Mumble Germany Podcast, der sehr unregelmäßig kommt, leider. Und ja, heute sprechen wir über ein paar aktuelle Monero-Themen. Meinst du, Krischer? Ob ich meine? Ja. Dazu habe ich später noch eine Geschichte. Okay. Die erzähle ich dann zum Schluss und die ist ziemlich cool. Okay, alles klar. Till, machst du weiter? Ja, ich war jetzt zwar gerade weg und habe euch nicht gehört, aber jetzt scheint es wieder zu laufen. Also, ich hatte mitbekommen, wir sollten uns vorstellen. Ne? Also, ich bin der Till. Ja, bin Mitglied vom Monero Mumble. Ne? Bislang hatten wir es ja ohne Bild, jetzt mit Bild. Und ja, der Stammtisch war eigentlich so gedacht als lockere Runde, um eben auch mal Gäste mit reinzuholen. Und bin gespannt, wie es dann heute losgehen wird. Alles klar. Ich sehe gerade im YouTube-Chat, der Bundesnachrichtendienst ist auch mit am Start. Herzlich willkommen, Leute. Ach so, apropos Chat, auf welchem Level denn alle? YouTube oder hier oder Signal? Oder? Ich würde sowohl YouTube machen als auch Jitsi. Genau. Aber die synchronisieren sicherlich. Ne? Also ich fände irgendwie einen Chat für alle sinnvoller. Sollen wir YouTube nehmen? Dann fände ich YouTube besser, ja. Okay. Ich auch. Google-Konto identifiziert und so, da kann man dann schön die Identitäten zuordnen. So muss das sein. Okay. Post Privacy. Genau. Ich sehe jetzt noch zwei Leute im Jitsi. Wenn ihr euch auch zu Wort melden wollt, dann ist jetzt der Moment. Gut. Hallo. Schönen guten Abend. Wer bist du? Ich bin Eddie. Eddie? Und sonst gibt's nicht viel zu mir zu sagen, tatsächlich. Hedgie ist auch ein Stammgast praktisch im Monero-Telegram-Kanal. Ganz genau. Ja. Und darüber ist noch ein Fellow Jitsier. Der ist aber muted. Okay. Ja, gut, also das Interessanteste, würde ich einfach direkt einsteigen mit dem Thema. Das Interessanteste, was ja gerade so abgeht bei Monero, ist die Hashrate, die sich ja dramatisch in die Höhe schraubt. So. Bei wie viel sind wir denn gerade? Bei wie viel Hashes pro Sekunde kann ich gerade nicht sagen, aber ich glaube, wir haben 100 Milliarden, 105 Milliarden Hashes müssen generiert werden, um einen Block mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% zu finden. Also wir haben fast ein All-Time-High wieder. Also ich rufe mal jetzt so einen 38 Megahashes pro Sekunde sehe ich gerade. 800? 840 so ganz knapp. Also fast Niveau von letztem Jahr. Letztes Jahr war ja auch wieder oder war das gleiche Ding eigentlich schon mal und da wurde dann gemunkelt, ja, man würde ASICs betreiben und nach der Hardfork im letzten April 2018 ist die Hashrate dann ja auch richtig krass runtergebrettert, was eigentlich die Vermutung bestätigt hat. Genau. Man kann davon ausgehen, dass es dieses Mal auch wieder so sein soll. Ja, die nächste Hardfork ist erst in 2 Monaten, oder? So April. Ja, wahrscheinlich irgendwann April-Fork. Natürlich soll da auch wieder der Mining-Algorithmus geändert werden, aber das ist volles Déjà-vu, das wir hatten. Ich weiß noch, wir haben damals genauso diskutiert, da gab es auch irgendwie die zwei Lager von Leuten, die gemeint haben, ja, ASIC-Mining ist doch nicht so schlimm und andere sagen, boah, das fördert voll die Zentralisation. Heute habe ich auf Reddit wieder auch so einen Post gelesen von einem, der meinte, ja, aus Economic Side, also ökonomischer Sicht macht es schon Sinn mit den ASICs und wir sollten nicht zu viel Energie da reinsetzen, uns dagegen resistent zu machen. Ich sehe das schon so, dass wir als Monero immer, da sollen ja so viele Leute mitmachen können wie möglich. Und Mining ist halt so ein Ding, wenn wirklich jeder nur mit seiner CPU ein bisschen Solo-Mining betreiben würde, dann wäre das das Ideal, weil es ist super schwer, so ein Netzwerk dann anzugreifen, weil die Hash-Power so richtig gut verteilt ist. Pools muss man auch immer ein bisschen aufpassen, bei ab einer bestimmten Größe, dass sie nicht zu groß werden. Auch wegen diesen 51%-Attacken. Aber was mir zeigt einfach, dass hier ASICs mit im Spiel sind, oder FPGAs, also FPGA steht, glaube ich, für Free Programmable, also ich kenne mich da jetzt nicht aus oder so, aber das sind halt solche Boards, die sind recht schwierig herzustellen. Also die Herstellung ist, das können nicht viele Menschen auf dieser Welt, sagen wir es mal so. Aber wenn du mal einen entwickelt hast, dann sind die halt schon verdammt effizient. Und du kannst sie halt auch immer wieder umprogrammieren. Nicht wie bei einem ASIC, der wirklich nur eine Aufgabe machen kann, der nach einem Fork dann wirklich wertlos wäre. Diese FPGAs, die könntest du halt auch wieder anpassen mit entsprechendem Know-how. Und weil wir jetzt so einen starken Wachstum haben, also mehr als verdoppelt innerhalb von 40 Tagen, das ist halt schon sehr komisch, ne? Vor allen Dingen, weil der Preis ja auch noch fällt. Und eigentlich geht ja jetzt niemand daher und sagt, yo, ich kaufe mir ganz viele Grafikkarten jetzt für Mining. Die Zeiten sind vorbei. Vorerst. Ja. Den Thread, den du ansprichst, habe ich auch gelesen auf Reddit. Der war ja praktisch dann im Grunde gegen die Philosophie, dass wir halt ASIC-resistent bleiben wollen als Monero. Der hat dann gesagt, wir haben ja jetzt schon über 90% der Coins emittiert und deswegen sind wir praktisch über die Anfangshürde hinweg und man könnte sich jetzt ruhig ASICs annehmen. Ja, ist so eine Sache, ne? Sein Argument war ja auch irgendwie, ja, wenn wir jetzt angenommen, unser Netzwerk ist jetzt voll mit ASICs, dann wäre es ja für Regierungen, die sowieso ein böses Auge auf Monero werfen, für die wäre es dann viel schwieriger, so eine 51%-Attacke zu machen zum Beispiel. Mhm. Aber weil zum Beispiel bei Bitcoin, wo die Hashrate halt viel höher ist als bei Monero, ist ein anderer Algorithmus, das spielt jetzt keine Rolle. Es geht einfach nur darum, dass halt viel mehr Leute Bitcoin-Mining betreiben als Monero. Also es ist bei Bitcoin noch viel schwieriger, so viel Rechenleistung in kurzer Zeit zu erschaffen und das Netzwerk zu kompromittieren als bei Monero. Aber ob du jetzt ASICs benutzt oder Grafikkarten, irgendeine Regierung kann beides machen. Also ich finde, das ist kein Argument. Ja, mir hat auch bei dem Thread irgendwie so ein bisschen die Empfehlung für die Zukunft gefehlt. Ja, der hat dann gesagt, er hat nichts gegen ASIC, aber wenn man jetzt sich jetzt mal überlegt, ja, okay, angenommen, wir wollen jetzt die ASIC-Resistenz ablegen, was für einen Algorithmus benutzen wir denn dann? Gehen wir auf den gleichen Algorithmus wie bei Bitcoin, weil dann ist halt immer noch das Problem, dann hat man so dieses Bitcoin-Cash-Problem, wenn dann jemand so ein mittelgroßer Mining-Pool aus dem Bitcoin-Universum mal Monero attackieren will, dann ist es halt relativ einfach möglich. Und nee, das ist auf keinen Fall, das sollte man auf keinen Fall tun, ne? Man sollte niemals so den gleichen Mining-Algorithmus nehmen, wenn man ein ganz kleiner Coin ist. Ja. Genau, und deswegen ist halt so die Frage, auf welchen Hashing-Algorithmus würde man denn dann umsteigen? Und ich glaube, Fluffy Pony hat ja auch schon in der Vergangenheit gesagt, sie haben nichts gegen ASIC, sie haben nur was dagegen, dass die Hardware-Herstellung halt so zentralisiert ist und ab dem Moment, wo praktisch man in jeden Laden gehen kann und auf der Messe ASICs hinterhergeschmissen bekommt, so wie heutzutage USB-Sticks, ab dem Moment würde sich auch Monero für ASICs öffnen, aber das ist halt aktuell nicht so. Und das, ich sehe da auch irgendwie so ein Henne-Ei-Problem, warum sollte die Industrie ein ASIC entwickeln für einen Mining-Algorithmus, den es noch nicht mal gibt irgendwo, ja? Also da ist ja auch so das Risiko. Dann sagt Monero irgendwann, ja, toll, ihr habt jetzt ein ASIC für, was weiß ich, Schar irgendwas entwickelt, aber wir wollen den gar nicht. Und dann hast du auf einmal ultra viel Research and Development in Sand gesetzt. Ja, ich will nochmal darauf hinaus, auf die Frage, was für einen Mining-Algorithmus sollten wir in der Zukunft wählen? Da habe ich auch einen Vorschlag wieder gesehen bei Reddit. Die haben gesagt, ja, lass uns doch einen Algorithmus nehmen, der so ist, dass man wirklich nur mit CPU hier Mining betreiben kann. Das bedeutet keine ASICs, kein FPGA und auch keine GPUs. Wirklich ein CPU-Algorithmus funktioniert wahrscheinlich so, dass du viel RAM noch zusätzlich dafür benötigst. Da gibt es auch wieder Vor- und Nachteile. Der Vorteil wäre halt, wirklich jeder kann da wieder mitmachen, weil die Hürde heute, wenn du jetzt gar keine extra Hardware anschaffen möchtest, mit deiner GPU oder deiner CPU zu meinen, ist recht schwierig, ne? Weil du machst nur so einen ganz kleinen Teil aus, weil die CPU beim aktuellen Algorithmus halt viel weniger Hashes pro Sekunde schafft wie eine GPU. Und Monero hat halt noch dieses Problem mit CPU aktuell ist mit diesen Botnetzen. Ne? Das heißt, wenn wir einen Mining-Algorithmus hätten, der CPU-only ist, dann sind wahrscheinlich die Botnetzwerke die größten Miner, die nicht für ihren Strom bezahlen. Mhm. Muss man auch so sehen. Unsere aktuell, die ganzen GPUs reißen das so raus, dass diese Botnetze nicht so mächtig werden. Ich meine aber auch im Kopf zu haben, dass es gar nicht funktioniert, dass man einen CPU-spezifischen Hash- oder Mining-Algorithmus machen kann, sondern alles, was die CPU kann, kann die GPU praktisch besser. Aber ich kenne mich da nicht so wirklich aus. Deswegen, falls jemand von euch da mehr Ahnung hat, dann gerne raus mit der Sprache. Also ich habe es genauso verstanden wie du, Alex. Also rein theoretisch, ne, du musst halt dem Prozessor eine Rechneraufgabe stellen, die er lösen muss. Und also wenn du die einmal festgelegt und definiert hast, dann kannst du halt auch Chips entwickeln, die genau für diesen einen Einsatzzweck optimiert sind. Und dann hast du das Problem. Mhm. Ist tatsächlich so, ja. Da gibt es ja dann jetzt die Möglichkeit, dass man auf so Random X Hash-Algorithmus wechselt. Oder früher war das, glaube ich, Random JS, also Random JavaScript. Mhm. Hat nicht Grin, also ich weiß nicht, ob ihr euch da auskennt, aber hat nicht Grin auch irgendwie so Cocoon-Cycle, was auch ASIC-resistent sein soll? Also ich kenne mich aus. Ja, ich auch. Okay. Aber wäre ja mal ein interessantes Thema für eine Sendung. Ja. Ja. Ich weiß, da hinten ist was. Also, was meint ihr denn? Also, ich meine, sorry, Grisha. Nee, du zuerst. Also ich meine, die Motivation dahinter, wenn es jetzt eine monetäre Motivation wäre, dann wäre es doch jetzt gerade unwirtschaftlich, oder? Also ich meine, du müsstest ja einmal diese ASICs entwickeln oder beziehungsweise die FPGAs entwickeln. Und bei jedem Hardfork müsstest du ja auch die Hardware-Architektur wieder anpassen. Macht das jetzt im Moment kommerziell Sinn? Irgendwie nicht, oder? Also ich frage mich halt, was die Motivation dahinter ist, ob es finanzielle Interessen sind oder ob da wirklich jemand nur das Netzwerk unter seine Kontrolle kriegen will. Aber warum dann? Also so wie ich das mitbekommen habe, ist es tatsächlich die Annahme, oder gibt es Stimmen in der Community, die sagen, das ist wirklich aus ökonomischem Interesse. Da hat jetzt jemand die Rechnung praktisch aufgestellt und ASICs entwickelt und hat sich praktisch unterm Strich ausgerechnet, sie meinen mit einem Profit dadurch. Aber also wir wissen, oder bei wie viel Prozent sind wir jetzt an gemeinten Coins? Weit über 90, oder? Angeblich, ich habe das heute auch gelesen, war sehr schockiert über diese Zahl, dass wir schon 90% der Coins gemeint haben. Ja, aber also da haben wir doch in einer der letzten Sendungen mal drüber gesprochen. Wie viel hatten wir insgesamt? 20, 21 Millionen? Das kann ich nicht sagen. 18, glaube ich. 18,4 und dann kickt die Tail Emission ein. Ja, genau. Also dann nimmst du die 18,4 und guckst jetzt auf XMR-Blockchain, auf welcher Blockhöhe wir sind und dann weißt du ja in etwa, wie viel, also nein, irgendwo hatten wir doch eine Seite, wo die emittierten Coins genannt wurden. Ich suche das mal eben. Auf jeden Fall, also ich sag mal, wir sind weit über 90%. Fertig. Mhm. Und das heißt, so viele Coins sind da auch nicht mehr zu meinen. Also das heißt, wenn da jetzt kommerzielle Interessen hinterstecken, dann ist das ja auch nur noch für einen sehr begrenzten Zeitraum möglich. Ich glaube, Mai 2022 ist doch die Tail Emission, ne? 22, glaube ich. So. Ja, meine ich ja. Ja, da sagen noch nicht viele Leute Coins meinen und danach ist ja nur noch 0,6 XMR pro Block. Ja. Genau. Wobei, dann kommt es ja auch immer noch mal drauf an. Also ich meine, potenziell ist ja die Menge von allen Monero unlimited, wenn die Tail Emission halt so statisch weitergeht. Deswegen verstehe ich auch nicht ganz, warum der sagt, 90% aller Coins sind schon gemeint. Ja, also mit 90% meine ich halt die vor der Tail-Emission. Ach so, okay, ja. Ja. Klar, da denkt man sich, ah, okay, nur noch 10%, lohnt es sich da jetzt noch was zu machen oder nicht? Meiner Meinung nach sollte man definitiv was tun. Ich bin sogar so weit geneigt, dass ich sagen würde, okay, wir machen jetzt Tabula Rasa, wir machen jetzt eine Notfall-Fork, vielleicht auch ohne neue Features, weil die ja noch nicht reif sind alle, aber man könnte doch jetzt einfach mal wieder den Mining-Algorithmus ändern. Ich meine, wo ist denn der Nachteil, dass man es jetzt sofort macht? Also für mich wäre die Frage, wir haben ja auch alle 6 Monate. Ist es denn jetzt wirklich realistisch, dass innerhalb der, wann war die letzte Hardfork? November? Ja, Oktober, 18. Ja. Oktober. Sagen wir Mitte Oktober. Jetzt haben wir Mitte Februar. Also ist das denn so realistisch, dass innerhalb von 3 Monaten da komplett neue Hardware geschaffen wurde, die jetzt quasi, ja, muss ja so sein, ne? Also wenn wir davon ausgehen, dass es ASICs sind, dann ist ja die Durchlaufzeit zwischen Hardfork und Einsatz unter 3 Monaten. Ja. Das würde ja dann auch bedeuten, dass nach dem nächsten Hardfork es wieder nach 3 Monaten, also wenn es jetzt so bleiben würde, die nächste Hardware-Generation gäbe. Vermutlich. Meiner Meinung nach müsste man diese Intervalle kürzer halten. Und wollte ich gerade sagen, das wäre ja jetzt eine These, wenn man sagt, wir reduzieren jetzt die Zeitspanne zwischen 2 Hardforks von 6 auf 3 Monaten, dann wäre es ja auch wieder weniger wirtschaftlich für denjenigen. Ja. Wie ist es denn mit 51% Attacks? Also jetzt haben wir, wie Krisha schon gesagt hat, super viel, die Hashrate hat sich verdoppelt, eigentlich jetzt so von, ne, wir waren die ganze Zeit so um 450 rum und jetzt sind wir auf einmal bei 830. Ja, ist da jetzt die Gefahr, dass Monero eine 51% Attack unterliegt? Also ich habe auf der einen Seite gehört, dadurch, dass die Hashrate ja offen ist, kann man eigentlich nicht davon ausgehen, dass es jetzt, dass da eine 51% Attack passiert, weil dann würde ja die Hashrate versteckt sein, ne? Dann würde halt irgendwann kommt ein riesen Reorg von 200 Blöcken oder so und das war's dann halt. Deswegen, dass die Hashrate offen ist, ist ja immer noch was Gutes, weil es sichert ja das Netzwerk. Die spielen ja nach den Regeln. Da hofft man halt einfach nur, also man kann es ja nicht genau sagen, es ist ja immer so ein bisschen Spekulation dabei. So, wer ist denn da gerade reingekommen? Hallo? Ich habe das Gefühl, da sind Asiaten jetzt bei uns in den Channel gekommen. Bitmain hat Wind bekommen. Ja, das wäre aber auch eine interessante Frage, die ich finde. Wer könnte denn diesen ASIC entwickelt haben? Ne? War das hier, ist das jetzt wieder Bitmain oder ist das ein anderer Hersteller? Irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, das kommt aus China. Wahrscheinlich, ja. Oder vielleicht Korea, aber so asiatischer Raum. Was meint ihr? Thema abgeschlossen und zum nächsten? Also sollten wir uns auf jeden Fall noch mal, ja, oder mal andersrum, was wäre denn jetzt die Lösung, wenn wir jetzt sagen, wir würden auf 3 Monate runtergehen? Wer würde es denn wie entscheiden? Das müsste ja aus der Entwickler-Community kommen, oder? Müsste so sein, ja. Und gibt es da irgendwelche Tendenzen? Also wurde das da schon mal angesprochen? Hat einer was gelesen? Ich habe das Gefühl, die lassen dann nicht so gerne mit sich reden und sind eher so auf diesen 6-Monate-Plan eingefahren. Ja, ich muss aber auch sagen, dass ich nicht so der Riesenfan von noch kürzeren Hardfork-Schedulen bin, weil, so wie ich das verstehe, bespricht man halt, was man bis zur nächsten Hardfork machen möchte, dann hat man ungefähr 3 Monate Zeit ab Zeitpunkt der letzten Hardfork, um daran zu arbeiten und dann gibt's halt irgendwann einen Code-Freeze und dann kommt eh nichts mehr Neues in die Hardfork rein. Ja. Und dann wäre ja praktisch immer, wenn wir jetzt einen 3-monatigen Schedule haben, dann müsste man ja immer zum Zeitpunkt der Hardfork schon die nächste besprochen haben und auch programmiert haben. Dann wäre ja wieder die Frage, ob man die Softwareentwicklung und die Änderung der Mining-Algorithmen nicht getrennt voneinander updatet. Aber ich meine, die Änderung der Mining-Algorithmen erfordert ja trotzdem eine Hardfork. Und ich bin halt so ein bisschen, oder Protokoll-Upgrade, wie sie es nennen wollen, ne? Aber ich bin halt so ein bisschen opposed dazu, weil mit jedem Tag, so sehe ich das halt, wird Monero größer und älter und sollte eigentlich stabiler sein auch. Und ich habe halt so das Gefühl, wenn du Leuten sagst, ey, benutz Monero und dann, keine Ahnung, lassen die für 3 Monate ihre Wallet liegen und dann auf einmal, ja, Ich habe dir was geschickt, keine Ahnung, nicht bekommen. Ja, hast die Hardfork mitgemacht? Nee. Ja. Das ist halt für die Usability extrem scheiße. Das ist recht, ja. Das sollte so sein, dass man halt, dass so ein Wallet sich automatisch immer auf den neuesten Stand hält und dass man kein großes Hin und Her machen muss dafür und dass das alles ein bisschen so magisch im Hintergrund passiert. Daran muss man halt noch arbeiten, sonst, ich meine, ist ja auch so ein Ding, was wieder mal für Massentauglichkeit von Kryptowährungen spricht. Das, aber das ist halt auch wieder so ein... noch nicht so einfach momentan. Diese Automatisierung, ja, ich verstehe das von der Usability her, aber auf der anderen Seite ist es halt auch ein Sicherheitsrisiko, wenn du deiner Wallet die Macht gibst, praktisch sich selber zu aktualisieren, dann könnte ja auch ein malicious Wallet-Betreiber, der spielt dann ein Jahr lang nach den Regeln und dann auf einmal spielt er einen Patch ein, der ihm die Seed schickt oder so. Wobei... Stimmt schon, ja. Bei Mobile Wallets ist es ja relativ painless, ne? Du gehst da einfach in den App Store rein und lädst dir dann das neueste Update für Cake Wallet oder Monero runter. Und das war's dann. Ist halt vor allem für die Desktop Wallets und Exchanges ein Hassle. Wobei ich habe ja auch einen Full Node am Laufen. Und das Upzugraden auf einer neuen Version ist eine Sache von 5 Minuten. Also, ich verstehe nie, wieso diese Exchanges für so ein Upgrade immer so laufen. Aber gut, da kenne ich mich nun aus, da hängt ja ein riesen Rattenschwanz noch dran. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, wird bis April, bis zum nächsten Hardfork nichts passieren. Und dann bin ich aber mal gespannt, ob wir wieder, genau wie im letzten Jahr, diesen starken Abfall an der Hashrate sehen und wie dann die Diskussion ist. Ne? Ja, und dann eben auch, ob dann 3 Monate später die Hashrate wieder sich verdoppelt. Ich glaube, wir werden in Zukunft dieses Schema häufiger sehen. Ich habe im Hintergrund nochmal geschaut. Also wir sind jetzt bei 16.783.157 Blöcken Moneros von 18 Millionen und ja, sind jetzt bei 92,6%. Also 7,4 können noch gemeint werden. Unglaublich, dass wir schon so weit sind. Ja, aber die Mission Curve von Monero ist ja auch ziemlich steil am Anfang. Ja. Gut, ich würde das Thema gerne abschließen und zum nächsten Themenpunkt kommen. Jo, und zwar war ich Ende letzten Jahres beim Kongress, also beim 35C3 Chaos Computer Club, Chaos Communication Congress. Und ich habe im Vorhinein schon so ein bisschen mich in der Monero-Community umgehört, so was da so geht. Und ich habe gesehen, ja, da gibt es ein Treffen auf jeden Fall für die Monero-Leute und es soll so ein kleines Monero-Village aufgebaut werden. Und das habe ich dann dort auch gefunden. Und das nannte sich Decentralization Cluster, in der Art irgendwie. Und da haben sich einfach ein paar Leute zusammengerafft, so ein bisschen aus der Krypto-Szene, nicht nur Monero, sondern so ein bisschen alle. Und da war es eigentlich ziemlich locker drauf. Dann gab es halt so eine Ecke in diesem Cluster. Die waren dann so diese Monero-Profis. Und ich wollte immer da jemanden kennenlernen und so. Ich habe gedacht, boah, vielleicht ist da mal ein Entwickler oder irgendjemanden, den man halt so kennt. Oder ich wollte auch diesen Italiener interviewen, der dieses Mastering Monero geschrieben hat, der Sir Huck. Ne? Ich glaube, er ist Italiener, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Mann, war echt nice da. Ich kenne ja keine Leute in echt so aus der Monero-Community. Auch euch kenne ich ja nur vom Videochat her. Aber dann mal mit den Leuten in echt sich über Monero zu unterhalten, ist schon interessant. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen auch Diego. Klar. Der heißt Ren, nee, wie heißt der nochmal? Reha, genau, so. Den habe ich da kennengelernt, auch ein chilliger Dude, der hat da so viele Vorträge gehalten. Krass, Mann. Richtig engagierte Leute, so. Es waren leider viel zu wenig Leute da. Also ich glaube, da waren manchmal so, wenn es hochkommt, 20 Zuhörer. Aber ist ja auch völlig egal. Die Leute machen es nicht, ob da jetzt viele Leute kommen oder nicht. Manchmal war auch nur eine Person da gesessen und hat zugehört. Aber was ich dort gesehen habe, war ganz cool. Fangen wir mal an. Ich habe hier so eine Mappe gefunden. Und da sind so Aufkleber lagen da aus und ganz viele Postkarten zu Monero. Also richtig schöne Karten. Nice. Ich mag die Karten. Die auch sehr stabil sind. Und ich werde davon einfach mal ein paar in die Kamera halten. Das ist natürlich für die Leute, die jetzt sich nur die Audio-Version anschauen, ein bisschen kacke. Aber was man sehen kann, das sind echt schöne Grafiken. Und alle so ein bisschen auf Retro gemacht. Ich weiß gar nicht, wie nennt man diesen Stil überhaupt? So ein bisschen Comic-mäßig, ne? Monero Cat. Auch hinten auf der Postkarte steht nochmal schön Monero. So. Und dann noch solche Karten. Werbung für Monero. Nee, Monerujo heißt das ja. Mhm. Für Cake Wallet und für X Wallet. Ja, auf jeden Fall mein Auftrag, den ich mir selbst dargestellt habe am Kongress, war: finde jemanden mit dem Mastering Monero Buch und interviewe ihn dazu. Also den Autor am liebsten natürlich. Aber der war anscheinend gar nicht da und es gab irgendwie nur ein Exemplar und das war irgendwie gebunden. Und dann habe ich mir einfach Mastering Monero bestellt. Und hier ist es. First Edition, Mastering Monero. Und unten steht, written by Sir Huck, co-authored by the community of Monero. Sehr geiles Buch. Jeder kann dieses Buch nämlich lesen. Es ist so geschrieben, dass wenn du absolut keine Ahnung hast von Kryptowährung, aber ein bestimmtes Interesse mitbringst, dann wirst du hier recht schnell mit guten Metaphern an das Thema oder mit so guten Vergleichen an das Thema Monero rangeführt. Auch Thema Blockchain, Kryptowährung allgemein. Und dann so Leute wie für mich, auch interessant, ich habe ja schon ein Grundverständnis für Monero und dieses Buch hat mir einfach gezeigt, dass ich nichts weiß. Ich habe noch so viel Neues dazugelernt und Dinge, die ich dachte, wie sie funktionieren, haben so gar nicht funktioniert. Und dieses Buch ist auch für Leute, die halt richtige Profis sind. Ne? Wir haben teilweise mit Programmierbeispielen dabei für Python, wie man Bibliotheken verwendet, wie man die RPC-Schnittstelle verwendet, wie man Vanity-Adressen generiert. Wir haben eine technische Dokumentation, wie elliptische Kurven funktionieren, wie Nuancen sind, was ein Hash ist, wie Mining bei Monero funktioniert und dann die ganzen Privacy-Features wie RingCT und Multisignature, wie das alles funktioniert, wird da erklärt. Und zwar einmal aus einem Aspekt, so dass es jeder versteht, eben mit diesen Vergleichen. Und später im Buch wird es dann nochmal erklärt mit technischen Daten und so und Code-Beispielen. Also wirklich ein tolles Buch und ich tatsächlich jedem nur empfehlen. Alex, du hast mir auch gesagt, Worte waren gerade, ich kann dieses Buch sehr empfehlen. Du hast doch auch gemeint, das gibt es kostenlos als E-Book auf GitHub oder so, ne? Ja, also nicht im E-Book-Format oder so, jetzt nicht als PDF oder EPUB oder wie das auch immer, aber ich glaube so als HTML-Seite oder Markup-Language-Texten. Hm. Man kann es auf jeden Fall auf GitHub sehen, werden wir auch verlinken. Ich glaub, also es ist ja so ein bisschen auch die Monero-Bibel mittlerweile. Ja. Ja, ist echt geil, dass es so ein Dokument gibt und ich glaube, es kommt auch irgendwann noch als E-Book raus. Ja. Du kannst es jetzt schon, also unter, was war das hier, Mastering Monero, alles zusammengeschrieben.com. Das ist die Seite und da gibt es das auch als E-Book zu kaufen. Für Monero? Ja, Mastering Monero. Ach so, gegen Monero, nein. Nee, ich glaube nicht. Available on Google Play and Amazon Store. Also erst ab Januar 2019, also quasi erst seit letzten Monat. Ich habe es bei Amazon bestellt. Aber ist noch nicht verlinkt. Und es gibt auch eine freie Version, einmal als PDF und als EPUB. Ah doch, jetzt schon, oder? Also auch nicht verlinkt, aber steht so. Okay. Und das Paperback kostet $20. Ja, und das Gute ist, es kommt ja 100% des Gewinns kommt da als Spende an die Monero-Developer. Irgendwie sowas. Also der Typ, der das geschrieben hat, macht keinen Gewinn damit. Ja, fast schade eigentlich, oder? Oder hat er es nicht nötig? Dazu kann ich jetzt nichts sagen, aber auf jeden Fall chillig, dass auch die Community von dem Buchverkauf auch noch profitiert. Ja, auf jeden Fall. Echt eine feine Sache. Ich werde mir auch anschaffen, wenn ich wieder in Amazon-Gebiet bin. Ja, dann können wir ja kurz erwähnen, ne, wo du gerade steckst. Ja, ich bin in der Ukraine. Ukrainer. Schon eingelebt. Ja. Bitte? Schon eingelebt. Tschutschut heißt so, heißt bisschen auf Russisch. Also mein Russisch ist die größte Hürde noch. Aber das heißt, dann bist du ja jetzt auch längere Zeit nicht mehr beim Berliner Stammtisch, ne? Schade, schade. Genau, ich werde aber im April beim Stammtisch sein. Also 12. April ist das, glaube ich. Da bin ich wieder dabei. Okay. Nice. Bist du dann schon wieder komplett zurück oder ist das nur temporär? Nee, nur temporär. Okay. Genau. Ja, dann, das war das. Dann hatte Hedgie noch ein Thema angesprochen. Genau. Irgendwas mit Landwährung. Richtig, also ich schätze mal, ihr habt es mitbekommen, da gab es diesen, ich nenne ihn mal Inflation Bug bei Zcash, der von den Developern selbst gefunden wurde. Haben die auch veröffentlicht. Jetzt ist halt die Frage, dadurch, dass es ein Privacy Coin ist, kann man jetzt als Außenstehender nicht nachvollziehen, ob er abused wurde oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Ist da jemand in der Materie zufällig? Gar nicht, leider, sorry. Also ich glaube, so wie ich Zcash verstanden habe, kann man den Supply nachträglich nicht auditen durch die Zero-Knowledge-Proofs. Du kannst nur, oder du musst praktisch am Anfang bei der Zeremonie verifizieren, dass eben kein Toxic Waste übrig geblieben ist. Und wenn das der Fall ist, dann und die Mathematik stimmt, dann kann da praktisch keine Inflation passieren. So wie ich jetzt diesen Inflation-Bug verstanden habe, war da ein Fehler in der Mathematik. Genau. Und jetzt nach meinem laienhaften Verständnis schlussfolgere ich daraus, dass man auch sich nicht sicher sein kann, ob da neue Zcash in die Welt gepustet wurden oder nicht. Und na gut, ich muss jetzt auch hier kleiner Disclaimer sagen, ich halte keinen Zcash und ich halte auch nicht viel von Zcash und ich vertraue auch nicht Suku und seiner Crew. Und die arbeiten ja auch eng mit den Nachrichtendiensten in den USA zusammen. Deswegen, für mich ist Zcash kein ernstzunehmender Privacy-Coin. Und dieser Bug für mich zeigt vor allem diese eine Sache, dass halt diese Sorte von Kryptographie, die sich Zcash bedient, nicht wirklich Mainstream-tauglich ist, eben weil dieser Fehler so schwer zu finden ist. Und nur sehr wenige Leute haben überhaupt dieses Know-how, so einen Fehler zu finden. Und je weniger, ich habe da nämlich eine Podcast-Episode mit Peter Topp gehört, der war bei What Bitcoin Did, ein sehr guter Podcast, wie ich finde, und der hat eben gesagt, es gibt zu wenige Augen, die auf Zcash schauen können, weil die Wissenschaft praktisch so hoch ist und das ist halt ein Nachteil, wie sich jetzt da rausgestellt hat. Bei Bitcoin gab es ja auch einen Inflation-Bug, nur gucken da halt mehr Augen drauf. Deswegen wird er auch leichter gefunden. Beziehungsweise bei Bitcoin wäre es ja auch so gewesen, wenn der dann ausgenutzt werden würde, der Bug, dann wäre das im Netzwerk durchaus aufgefallen. Und genau. Zeigt sich einfach die Schwäche von Zcash und der Moon-Cryptography, die sie benutzt. Die Sache ist halt, ich finde das mit Zcash, das gesamte Szenario, schon ziemlich faszinierend, weil die haben ja ein Founders Reward oder Founders Tax, wie auch immer man das dann nennen will, in dem das Founders Team bezahlt wird. Und das hat sich ja jetzt auch scheinbar bezahlt gemacht, weil die haben den Bug ja gefunden. Jemand anders hat es nicht. Also, gut, dass sie den gefunden haben, ne? Bitte? Gut, dass sie den gefunden haben. Ja, genau, also. Ja, aber ich meine, ist ja auch naheliegend, dass die eigenen Entwickler da tiefer in der Materie stecken als Leute, die von außen drauf gucken, oder? Also, ich finde es jetzt nicht ungewöhnlich, dass sie den Fehler gefunden haben. Ich frage mich überhaupt, wie viele Leute von außen da drauf schauen. Glaubt ihr wirklich, jemand auditet das? So nee. Richtig? Nein. Freiwillig? Nee, ne? Niemals. Also, so gemütlich, dass man es einfach nutzt und sagt, ja, ist Open Source, ne? Das kann ja jeder reinschauen, das ist sicher. Also ich kann mir vorstellen, bei diesen ganzen Shitcoins, die einfach nur so weggeforkt wurden, irgendwie, also gerade so 2017, dass da Leute mal so nach den üblichen Fehlern geguckt haben. Ne? Oder wenn der Fehler in der einen Währung bekannt war, dass man dann nach dem gleichen Fehler in anderen Währungen nachgeschaut hat. Also sowas kann ich mir schon vorstellen. Aber jetzt eine wirklich kontinuierlich weiterentwickelte und gepflegte Codebasis, das ist dann halt schon schwieriger, da Lücken zu finden, denke ich mir. Was ich mich frage, ist unter anderem, solche Bugs sind ja schwer zu vermeiden, wie es aussieht. Also Bitcoin hatte so einen, Zcash hat jetzt auch so einen. Kann gut sein, dass andere Coins auch so einen ähnlichen Bug haben. Die Frage ist jetzt halt, dadurch, dass es bei Privacy Coins insbesondere schwerer oder fast unmöglich ist, je nachdem, was für eine Technologie das ist, nachzuvollziehen, ob der Bug auch abused wurde oder nicht, könnte man da ein Argument finden zu sagen, gut, Privacy auf Base Layer wollen wir nicht, wir machen Privacy auf Layer 2. Was denkt ihr so darüber? Layer 2, meinst du damit jetzt eine Netzwerkschicht oder was? Ja, sowas wie Lightning zum Beispiel bei Bitcoin. Ah, mhm. Du meinst halt, das Problem bei Privacy Coins ist, dass man nicht nachvollziehen kann, ob die exploited worden sind oder nicht. Genau. Ich weiß nicht, wie es bei Monero ist. Also nehmen wir mal an, es gäbe so einen ähnlichen Bug mit Inflation. Könnte man das bei Monero nachvollziehen? Ob da jetzt mehr Coins da sind, als sein müssten? Du kannst ja nicht alle Outputs auditen. Die sind ja alle versteckt durch Confidential Transactions. Mhm. Aber das ist mathematisch so geregelt, dass es immer passen muss. Und ja. Also bei Monero ist halt, du hast ja durch die Range Proof hast du ja gegeben, dass die Beträge bei den Transaktionen passen. Und jetzt musst du halt sicherstellen, dass diese Zero-Knowledge-Proofs in der Ring-CT passen. Und wenn das da praktisch ein Checkmark dahinter ist, dann passt auch der Rest. Wenn jetzt aber diese Ring-CT, keine Ahnung, es stellt sich heraus, da ist ein Bug drin und sie funktionieren nicht so, wie sie eigentlich funktionieren sollten, dann könntest du auch nicht sicherstellen, dass es tatsächlich nur Menge X an Monero gibt, weil allein durchs Aufaddieren der Coinbases kommst du nicht sicher zum finalen Ergebnis, weil du weißt ja nicht, ist dann ein gültiger Ring-CT, der aber trotzdem Inflation geschaffen hat. Deswegen musst du halt, das ist ja das Problem bei den Zero-Knowledge-Proofs, du musst dieser Mathematik vertrauen. Und so wie ich das verstanden habe, ist es halt deswegen umso wichtiger, dass wenn du die Mathematik gießt praktisch, ja, das ist wie so das Fundament für ein Haus, dass du da keinen Fehler machst, weil später kannst du praktisch das komplett wegschmeißen, wenn du merkst, da hat sich was eingeschlichen. Ich überlege gerade, also das, was wir vorhin ja schon besprochen haben, ne? Also jetzt im Moment sind wir ja bei 16 Millionen Moneros, die schon gemined wurden. Und das passt ja auch zu der Emission Curve. Das heißt, die Emission Curve sagt doch eigentlich in Abhängigkeit von der Blockhöhe, wie viele Moneros im Umlauf sein dürfen. Und wenn die Werte abweichen, dann würde ich ja sehen, okay, da stimmt was nicht. Ne? Also das heißt, wenn wir jetzt statt 16 Millionen 32 Millionen hätten, wäre ja klar, dass da irgendwie halt etwas in die Blockchain geschrieben würde, was gar nicht der Emission Curve entspräche. Die Frage ist nur, wenn das aus der Blockhöhe selbst nicht hervorgeht, wie viele Münzen im Umlauf sind, wie kann ich prüfen, wie viele Münzen im Umlauf sind? Also ich kann halt den Soll-Zustand, den kann ich definieren. Aber wie kann ich den Ist-Zustand an Coins im Umlauf prüfen? Das ist eine sehr gute Frage. Du meinst also jetzt, wie viele Coins gemeint wurden oder wirklich welche, die im Umlauf sind? Nee, wie viele gemeint wurden. Weil also Blockhöhe kann ich mir ja auf jeden Fall in der Wallet anzeigen lassen. Ne? Aber ja, und die Coinbase-Transaktionen sind ja offen. Also kannst ja auf xmrchain.net gehen und du siehst ja dann bei jedem Block, der gemeint wird, gibt es einen bestimmten Betrag, der nicht mit Ring-CT verschlüsselt ist, und das ist die Coinbase. Und da kannst du jetzt praktisch durch alle gemeinten Blöcke durchgehen und du addierst diese Beträge auf und dann kommst du eigentlich auf diesen Betrag, der zum Beispiel bei CoinMarketCap angegeben wurde. Genau, und also Coinbase. Ob das auch wirklich jemand nachprüft, das weiß ich eben nicht. Ne? Ob das jetzt nur der Soll-Zustand ist, der da abgebildet wird, oder ob da auch der Ist-Zustand nachvollzogen wird. Mhm. Coinbase bedeutet ohne Transaktionsgebühren, richtig? Also wirklich nur, was der Block-Reward. Genau, die Coinbase-Transaktion ist diese Transaktion, die der Miner sich praktisch selber zuschreiben darf, als Belohnung dafür, dass er die Energie für den Proof of Work aufgewendet hat. Also der Reward. Genau, der Block Reward. Und die kommt eben aus dem Nichts oder aus der Coinbase und geht dann an die Adresse, die der Miner spezifiziert. Also ist das Ganze im Prinzip aktuell schon ein Risiko bei Privacy Coins? Eigentlich ja nicht. Also, weil, wie gesagt, wenn es in der Block-Reward ja ausgezeichnet wird in der Blockchain und da auch dokumentiert wird, dann kannst du den ja aufaddieren, ohne zu wissen, ja, wer den bekommen hat. Nee, die Empfängeradresse steht drin. Alex? Sagst du das nochmal? Die Empfängeradresse bei dem Block-Reward, steht die mit in der Blockchain? Ja, klar, aber die ist ja eine Self-Adresse, wie alle Adressen bei Monero. Genau. Also das ist keine Public Address, sondern also, so eine Stealth-Address. Ja, das würde aber doch bedeuten, dass wenn ich mir die Blockchain anschaue und alle Block-Rewards aufaddiere und die mit der Emission-Curve übereinstimmt, dann kann ich sagen, es gab keine zusätzliche Inflation, korrekt? Ja, aus der Coinbase halt. Ja. Ja. Genau. Aber ich meine, das macht ja jede Fullnode auch schon, wenn ich das richtig verstehe, überprüft die, hat ein Miner sich mehr Coins zugeschrieben, als ihm durch Code erlaubt sind. Und wenn, ja, wenn das so ist, dann ist der Block ungültig. Ja. Aber damit wäre das ja dann ausgeschlossen, ne? Also das heißt, obwohl es ein Privacy Coin ist, kann man ja ausschließen, dass zusätzlich emittiert wird. Hätten wir das bei Zcash nicht tun können? Hätten wir es dann nicht auch so sagen können? Das, also, nochmal, das Problem ist ja nicht die Coinbase, sondern das Problem sind dann Transaktionen. Du musst sicher sein, dass wenn Alice Bob ein Monero schickt, sie wirklich auch ein Monero hat, den sie ausgibt. Und jetzt zum Beispiel nicht minus ein Monero. Und dafür gibt es ja die Range Proofs in Monero. Range Proofs. Genau. Und solange da alles passt, gibt es keine Inflation. Wir können da praktisch nicht reinschauen, aber wir können sicherstellen, dass, wenn die Mathematik stimmt, dass keine neuen Coins geschaffen sind. Und wenn ich Zcash jetzt richtig verstehe, du hast da so Z-Adressen oder Shielded-Adressen. Und wenn du jetzt zum Beispiel von Z-Adresse an Z-Adresse Geld schickst, dann ist das wie in so einer Blackbox drin, in die keiner reinschauen kann. Und da ist halt auch genau das Gleiche wieder. Du brauchst am Anfang diese Zeremonie, die Zcash ja hatte, wo die Parameter für diese Blackbox kreiert werden und dann letztendlich vernichtet wurden. Und also das würde dann ja bedeuten, dass Monero durch den Range Proof quasi Nachweis hat, dass die transferierten Summen übereinstimmen. Und das fehlte bei Zcash. Ja, Zcash funktioniert grundlegend halt anders. Aber also die das Möglichkeit dieser Überprüfung der Summen zwischen Zahlungsausgang und Zahlungseingang, das macht den Unterschied zwischen beiden aus. Na, da gibt's mehrere Unterschiede. Allein schon. Ich meine jetzt in Bezug auf die, auf diesen Bug, das nachvollziehen zu können. Ich kann dazu leider echt nichts sagen, sorry. Ja gut, also gehen wir mal davon aus, dass Range Proofs das bei Monero verhindern. Wenn es jetzt aber bei den Range Proofs an sich einen Bug gäbe, der das jetzt zulassen würde, dass die Range Proofs das als valide ansehen, obwohl es nicht valide ist, ja, dann könnte man das nicht nachvollziehen. Dann, genau, dann kannst du dann nachvollziehen. Ja. Du könntest es nur retroaktiv nachvollziehen, wenn dann auf einmal dieser Tag Null kommt und es praktisch öffentlich wird, oh, da gab es einen Bug und unter bestimmten Umständen konntest du Range Proofs fälschen, dann kannst du nachträglich feststellen, okay, wir wissen nicht, was der Supply ist und es könnte jetzt auch gut sein, dass hier 2 Millionen mehr XML im Umlauf sind. Mhm. Okay, aber ja, interessant. Du kannst nicht nachträglich sagen, okay, wir decken jetzt mal kurz alle Outputs auf und schauen tatsächlich, wie viele XML im Umlauf sind, sondern du kannst es nur praktisch an der Startlinie, die jetzt sozusagen die Coinbase-Transaktion ist, und da kannst du immer checken, okay, es kommen so viele wie sollen ins Ökosystem, aber sobald die einmal drin sind, sind die praktisch versteckt und du kannst die nicht nochmal zählen. Okay, ja, sehr gut, okay. Was würde denn dann, also jetzt mal rein theoretisch, in so einem Fall passieren? Würde dann ein Hardfork nachträglich durchgeführt ab einem Zeitpunkt, wo man noch sicher sein kann, dass da nichts gemeint wurde? Dass dieser Range-Proof noch funktionierte? Das kann man eigentlich nicht, weil wenn der Bug drin ist, dann war der schon von Anfang an drin oder seit dem letzten Hardfork. Du müsstest ja irgendwie anhand der Coins, die dann im Umlauf sind, müsste ich ja sagen können, ab dem und dem Zeitpunkt gab es mehr Coins, als laut Emission Curve hätten da sein dürfen. Wenn man das nachvollziehen kann? Also für mich hört sich das nach einem ziemlich an. Wenn sowas passiert, das wäre ein Desaster für Monero. Und dann zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal kurz 2 Hardforks zurück vom Coin Supply auch. Also ich meine, boah, das ist nicht auch bei Ethereum schon mal. Ich meine, doch, eine ähnliche Geschichte schon gehört zu haben. Der Zeitraum da war geringer. Also einen Monat, ich glaube nicht mehr als eine Woche oder so. Ja, okay. Ja, will mich da nicht festlegen. Aber. Das heißt, ein gewisses Grundrisiko besteht halt bei Privacy Coins grundsätzlich. Ja, ja, bei allen Coins, ne? Also das ist ja jetzt nicht bezogen auf ein Privacy Coin. Also Ethereum ist ja auch kein Privacy Coin. Richtig, aber da kannst du es leicht oder überhaupt nachvollziehen. Ja, gut, aber also nur weil ich es nachvollziehen kann, schützt es ja nicht vor dem Fehler. Also das heißt, der Fehler ist. Aber du weißt, dass der Fehler da ist und aufgetreten ist. Bei uns könnte sich dieser Fehler einschleusen und unentdeckt bleiben. Ja. Okay, ja. Genau, also das ist der Vorteil von Bitcoin halt, dass du zu jedem Zeitpunkt nachschauen kannst, wie viele BTC sind denn jetzt gerade im Umlauf. Das kannst du bei Monero auch, aber halt, du musst diese Annahme, diese zusätzliche Annahme von der Korrektheit der Range Proofs dazu nehmen. Mhm. Und beim Bitcoin kannst du halt einfach sagen, addier mir alle Outputs zusammen. Also ich will ja auch nicht irgendwie Privacy Coins schlecht reden oder sowas. Ja, ist halt eine Sache, die mich halt interessiert. Weil ich finde, okay, behalten dich im Auge. Ich finde es ja grundsätzlich echt spannend. Also auch Zcash, obwohl ich kein großer Fan von Zcash bin, allein wegen den Zero Knowledge Proofs, ist halt für mich eher eine Testnet-Sache, sowohl Zcash als auch Monero. Ja, wobei das heißt, du hast ja vorhin eine interessante Debatte angestoßen mit dem Layer 1 Privacy gegen Layer 2 Privacy und ich muss sagen, dass ich Layer 1 Privacy hat schon gewisse Vorzüge, auch die Layer 2 Privacy eben nicht hat. Und ja, also ich meine, Fungibility ist halt bei Bitcoin nicht gegeben gerade. Und ich finde das schon eine essentielle Eigenschaft von Geld. Deswegen, vielleicht, wenn dieses Lightning-Netzwerk noch weiter wächst und größer wird, dann kannst du da auch größere Transaktionen drin haben. Aber aktuell ist es einfach de facto nicht so, dass jeder Output gleich ist in Bitcoin. Und das kann halt auch zu beliebigen Angriffsvektoren führen. Und da muss man. Das ist richtig. Du sprichst wahrscheinlich Tainted Coins an. Genau. Also meiner Erfahrung nach, nach der Theorie müssten halt frisch gemeinte Coins mehr wert sein. Ja. Gab's meiner ja auch. Erfahrung nach ist das allerdings nicht so. Zumindest nicht auf dem Markt. Vielleicht kriege ich das aber auch nicht ganz mit. So, wen haben wir da? Hallo. Und jetzt ist er weg. Ja, da gab es jetzt die letzten zwei Tage, habe ich auch was mitbekommen auf Twitter mit Safety in Amus. Und der hat ja auch geschrieben, dass er das noch nicht wirklich gesehen hat, dass die neuen Coins ein Premium haben, außer vielleicht so 2% für Leute, die wirklich super paranoid sind und sich sicher sein wollen, ich möchte die frischen Coins, die 100% noch auf keinem Darknet-Markt waren oder sonst was. Sprechen wir gerade von Bitcoin? Ja. Genau. Oh, krass. Ja, okay. Für mich ist das aber das Ganze halt auch so ein Ding, was in die Zukunft sich verlagern kann. Ne? Also wir haben halt in der Blockchain alle Transaktionen festgehalten und teilweise sind die halt auch eindeutig identifizierbar, wer da wem Geld geschickt hat. Und ich glaube, dass dieses Phänomen der Kryptowährung halt weiter den Geheimdiensten und so weiter im Auge bleiben wird. Und es könnte ja sein, ja, ich möchte den Teufel nicht an die Wand malen, dass hier der Bundesnachrichtendienst zu dem Tag X sagt, so, und jetzt machen wir Zugriff und alle Leute, die wir hier im Auge haben, die kommen jetzt in den Knast oder so. Oder die Outputs kommen auf eine Blacklist und jeder deutsche Exchange oder jeder amerikanische Exchange, der diese Coins handelt, kriegt ein Subpoena, wir müssen die KYC-Daten abfragen und dann kommen die Leute in den Knast oder so. Deswegen, dieses Risiko ist halt da und dadurch, dass die Blockchain ja für immer in der Welt liegt, ist da so ein bisschen bitterer Beigeschmack und dieses Argument, ja, ich verstehe das, aktuell ist das nicht so, das heißt aber nicht, dass das für immer so sein wird. Deswegen, das ist richtig. Deswegen, ne, man sagt ja so schön, Shooter views Monero und für die zwielichten Dinger würde ich empfehlen, lieber zu Monero zu benutzen. Wobei ich hier natürlich keine Empfehlung aussprechen möchte, ja, also. Aber ich meine, also das ist natürlich auch wirklich eine denkbar schlechte Empfehlung, weil genau so argumentieren ja die Gegner, ne? Dass es halt nur für kriminelles Missbrauch wird. Ne? Also das heißt, der Datenschutzaspekt wird ja irgendwann gegen einen gewandt. Ja, wobei ich wollte jetzt nicht kriminell per se sagen, sondern jetzt auch zum Beispiel, wenn man an WikiLeaks spendet und man möchte, dass das nicht bekannt wird oder halt überall, wo man finanzielle Privatsphäre haben möchte, sollte man vielleicht lieber Monero benutzen oder wirklich Layer One Privacy. Wobei ich bin da auch echt neugierig, was mit Lightning noch so um die Ecke kommen wird. Und es ist halt alles noch super jung, ne? Und wir werden wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren erst da wirkliche Kämpfe sehen von Staaten, von Nachrichtendiensten, von dieser dezentralen Community und so weiter. Ich meine, solange das Problem noch klein genug ist, ne, kann man da ja ganz gut unterm Radar fliegen. Ja. Gut, was auch noch recht jung ist, ist die Neuigkeit zu den Änderungen bei Payment-IDs. Habt ihr diese Mail auch bekommen? So eine Rundmail von Justin Ehrenhofer? Erinnere mich. Also, Payment-IDs sind ja dazu da, dass wenn ich mein Geld zum Beispiel an eine Exchange schicke, damit sie wissen, dass das auch von mir kommt, dass sie es mir zuordnen können, gibt der Exchange mir eine Payment-ID generiert. Also der generiert mir so eine Payment-ID und eine Adresse. Und dann muss ich meinen Betrag an die Adresse schicken und diese Payment-ID angeben, damit wir ein gemeinsames Geheimnis haben sozusagen. Und diese Payment-ID, die kommt dann auch in die Blockchain. Dann gab es Integrated Addresses. Da ist die Payment-ID verschlüsselt mit in die Public Address mit reingenommen worden. Und was es ja neu bei Monero gibt jetzt, sind diese Sub-Addresses. Also du kannst in deiner Wallet aus deiner Hauptadresse beliebig viele Sub-Addresses generieren. Und wenn man Monero dann an die Sub-Address schickt, landet es auch auf dem Wallet. Jetzt ist es so, man möchte Payment-IDs abschaffen. Kann man sich einmal fragen, warum möchte man das? Und wie wird das in Zukunft gelöst? Also der Plan für die Zukunft ist, dass man nur noch Sub-Addresses benutzt. Das heißt, der Empfänger muss für jeden neuen Kunden quasi eine neue Sub-Address generieren. Und somit sind es wie Wegwerfadressen. Und zur Frage, warum möchte man Payment-IDs aufgeben? Machen alles ein bisschen komplexer, ne? Also ich finde, falls ich mal kurz unterbrechen darf. Ja. Bei irgendjemandem läuft der Fernseher im Hintergrund. Ja, stimmt. War aber, glaube ich, ein Teilnehmer im Chat, oder? Also, ja. Dabei. Habe ich was Falsches erzählt? Nee, du hast es eigentlich richtig erzählt. Und aber also ich persönlich finde, dass es sehr gut ist, dass man Payment-IDs rausnehmen möchte. Das Rationale dahinter ist auf der einen Seite, dass es für viele neue User auch verwirrend ist. Ja, was ist die Adresse, was ist die Payment-ID oder sie vergessen die Payment-ID oder und so weiter. Und dann halt auch diese, also ein Privacy-Coin, der eine eindeutige Payment-ID in der Blockchain drin hat, ist doch vollkommen Banane, ja. Und ja. Deswegen, ich finde das eine sehr elegante Lösung, mit Sub-Adressen einfach Kunden zu haben. Und du kannst es ja automatisieren dann in der Wallet, dass der für jede Bestellung sogar eine eigene Sub-Adresse generiert. Und das hat Monero, das hat Bitcoin ja schon ewig. Ja. Jetzt haben wir es auch. Der Nachteil bei Bitcoin ist halt, dass die Sub-Adresse noch wirklich in der Blockchain steht. Das ist halt. Ja. So, wie sieht denn der Verlauf aus? Hier gibt es eine schöne Grafik von Justin. Der sagt, die offizielle GUIs und Cake Wallet und X Wallet, die werden die unverschlüsselten Payment-IDs, die man zusätzlich angibt, noch bis zum nächsten Fork im April unterstützen. Monero.io wird das noch bis zum Oktober-Fork unterstützen. Aber ganz ehrlich, gut, dass das wegkommt, das hat eh nur verwirrt. Encrypted Payment-IDs, also Integrated Addresses, werden auch noch bis Oktober unterstützt von allen Wallets, aber danach gibt es nur noch Sub-Addresses. So viel zum Zeitplan. Ich glaube, Coach wollte was sagen. Du bist gemutet, Coach. Er hat auf jeden Fall gerade die Hand gehoben. Ich sehe nicht mal. Vielleicht wollte er nur testen, was es ist. Ah, would like to speak. Jetzt sehe ich dieses Feature erst, okay. Aber ich höre ihn auch nicht. Also, wer lacht da? Für mich die die Payment-IDs ist halt so Old Baggage, ja, die machen die Blockchain auch noch so ein bisschen dicker mit ihrer, die nehmen ja Platz weg und ich finde, keiner braucht sie. Und ich finde es das gut, dass da jetzt halt auch so ein Zeitplan im Raum steht, wann die ja nicht unterstützt werden. Also ich weiß ja auch nicht, ich habe die Payment-IDs ja immer so verstanden, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine Burgerbude bin, ne, dann sage ich hier, was weiß ich, die Bratwurst hat halt die und die Payment-ID und eine Pommes hat eine andere und dementsprechend kann ich dann nachher sehen, wie viele Bratwürstchen verkauft wurden und wie viel Pommes verkauft wurden. Das war doch so sinngemäß, oder? Aber in der Praxis angewandt haben es doch außer den Börsen niemand gefühlt. Ja, Börsen und Merchants halt. Ne? Also der Merchant würde dann genau sein, hat dann eine Adresse und über die Payment-ID ordnet er praktisch die Kunden zu, die ihre Zahlungen getätigt haben. Aber hattet ihr das schon mal? Also da, wo ich das mal benutzt habe, habe ich nie eine Payment-ID mit angegeben. Es ging immer direkt auf die Adresse. Doch, ich hatte auch schon Payment-IDs bei Merchants. Okay. Ja. Na gut. Nächstes aber ich Thema. Sehe das auch so, ne? Also die Subadressen lösen genau das gleiche Problem und warum soll ich da zwei Lösungen beibehalten? Macht ja keinen Sinn. Also ich habe da so die Vision von der Burgerbude der Zukunft sozusagen, von dem Hipster Burgerladen oder sonst was, wo du praktisch mit iPad da sitzt und durch das Menü blättern kannst und neben jedem Gericht ist praktisch schon ein Custom Monero Code, QR-Code. Und du musst praktisch nur noch mit deinem Handy drüber hovern, den Scan, kannst den gleich bezahlen und das geht dann in die Küche und die Küche sieht, wir müssen, was weiß ich, einen Veggie-Burger und zwei Cheeseburger machen und du hast das praktisch schon bezahlt und der Kellner bringt das dann nur raus und du hast praktisch so bestellt. Ja, voll nice. Ja, aber wenn der Burger nicht schmeckt, wie kriegst du dein Geld zurück? Verstehst du? Gute Frage. Mit einem Der Oldschool-Weg in die Küche gehen und rumschreien. Nächstes Thema, Leute. In Norwegen wurde eine Frau gekidnappt und die Entführer halten sie fest. Davon geht man aus. Und diese Erpresser fordern 9 Millionen Euro in Monero, um sie wieder freizulassen. Die Frau ist die Frau eines reichen Investors und ist schon am 31. Oktober 2018 verschwunden. 31. Oktober? Ja, die Frau ist ja schon 3,5 Monate schon weg. Ich habe das erst im Januar mitbekommen. Also ich habe es so um Weihnachten herum mitbekommen und ich glaube, bis dahin hat es auch geheim gehalten. Genau. Alter, das ist ja krass. Ja, und die Erpresser fordern Monero. Und die Polizei sagt, das würde ich nicht bezahlen. Ja, gut. Was sagt ihr denn dazu, dass die Monero haben möchten? Ist das schlau? Ist das ein guter Plan? Warum? Also natürlich ist von der Verbrecherseite ist das natürlich extrem schlau, weil ich habe neulich irgendwas gelesen, glaube ich, auf Reddit, dass Kriminelle teilweise bis zu 18.000 Mal ihre Bitcoin shuffeln, bevor sie die dann auscashen in Fiat. Und natürlich ist es intelligent, da Monero zu benutzen. Das wirft natürlich ein schlechtes Licht auf Monero, weil man halt so sagt, ja, ne, hier habt ihr euer Verbrechen wieder und jetzt habt ihr praktisch den Verbrechern es leichter gemacht, ihren Ransom zu fordern. Ich habe da auch einen Kommentar zu auf Reddit geschrieben. Ich finde, man muss sich halt immer wieder klar machen, Monero ist ein Werkzeug und es kann für Gutes und für Schlechtes benutzt werden. Und ich glaube, Sarang Noeta hat auch dazu einen Kommentar geschrieben. Stell dir einen Hammer vor, du kannst mit dem Hammer wunderbar dein Haus zimmern und Nägel in die Wand kloppen, damit du Bilder aufhängen kannst. Oder du kannst halt damit Leuten den Schädel zertrümmern. Ne? Ist das jetzt die Schuld von dem Hammer, dass du das kannst? Oder und da würde ich halt auch den Schluss ziehen, Werkzeuge sind amoralisch. Ja, das ist genauso wie eine Treppe. Das ist weder gut noch böse. Es kommt immer auf den Menschen drauf an, der sie benutzt. Und du kannst da jemanden runterschubsen oder du kannst mit einem Hammer Leute umbringen. Du kannst mit Monero Schlechtes machen. Du kannst aber auch viel Tolles machen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Leuten in Australien Geld schicken für einen Bruchteil von einem Cent innerhalb von 2 Minuten oder 20 Minuten und international Kommerz betreiben. Ja, du kannst dir vielleicht eine Waffe im Darknet bestellen oder du kannst einen futuristischen E-Commerce-Store betreiben, wo du T-Shirts vertickerst und so weiter. Deswegen, es kommt immer auf den Moral Agent drauf an, also auf den Menschen, der eben die Handlung erst mit Wert erfüllt. Und das kann eben Gutes und Böses sein. Ja, genauso wie Atomenergie. Du kannst damit tausenden Leuten Strom liefern oder du kannst eine Bombe bauen und die auf eine japanische Großstadt werfen. Das ist die Technologie an sich ist weder gut noch böse. Das ist meine Meinung dazu. Genau das wollte ich gerade sagen. Technologie kennt kein Gut und Böse, so wie die Natur auch kein Gut und Böse kennt. Das ist Gut und Böse sind so Werte, die hat der Mensch eigentlich geprägt, erschaffen. Ne? Da bin ich auf jeden Fall auf eurer Seite. Also das Gegenargument dazu wäre ja völliger Schwachsinn. Zu sagen, weil die Technologie böse Sachen erlaubt oder zulassen würde, sollte man sie verbieten. Weil, dann dürftest du auch das Internet nicht benutzen. Ne? Oder sonst nichts. Ja. Aber ich meine, die politische Realität ist doch, dass es genau in diese Richtung geht. Ne? Also das heißt, es werden immer mehr Filter eingeschaltet, Bargeld überlegt man auch abzuschaffen. Also ich würde sagen, inhaltlich stimme ich euch zu 100% zu, aber die politische Realität geht leider im Moment in die andere Richtung. Man muss ja dafür sorgen, dass diese politische Realität der technologischen Realität nichts anhaben kann sozusagen. Also dass man sagt, die technologische Realität sieht so aus, ob die legale Realität anders aussieht, ist insofern egal, als dass die legale Realität nichts dagegen unternehmen kann. Ja, aber also wie gesagt, guck nach China, The Great Wall. Also es ist da schon technisch einiges machbar und wenn du das dann noch unter Strafe stellst, dann wird's halt auch irgendwann schwierig für die Leute, diesen Gesetzesbruch auch noch in Kauf zu nehmen. Das also ich habe jetzt zum Beispiel bei den, also ganz anderes Thema, ne, aber bei den Gelbwesten in Frankreich haben sie jetzt ein Vermummungsverbot erlassen. Was schätzt ihr, wie hoch die Strafe ist? Zu hoch. 50.000 Genau. Also deswegen, wenn das jetzt eben so ein paar Euro wären, ne, dann würde man sich natürlich weiterhin das Tuch übers Gesicht ziehen. Aber bei 15.000 Euro, die sie jetzt verhängt haben dagegen. Echt? 15.000? 15.000 Euro. Ja, und halten sich die Franzosen dran? Ja, das ist eben genau die Frage, ne? Also würdest du das riskieren für 15.000 Euro? Also ich sag mal so, eine Gruppe von 1.000 Leuten, eventuell. Aber wenn du alleine auf die Straße gehst, dann überlegst du es dir 100 Mal. Harte Strafen haben noch nie Verbrecher vor Verbrechen abgehalten. Ist richtig, aber es wird die große breite Masse davon abhalten und damit den einzelnen Täter sichtbarer machen. Es wird das wird die große Masse nicht davon abhalten. Was die große Masse davon abhält, ist deren Moral oder deren Verstand. Richtig. Also ich kenne Leute, die sagen, zum Beispiel, ne, solange Kiffen verboten ist, würde ich das niemals tun und nicht machen. Und wenn es legal wäre, dann vielleicht. Also das heißt, die sind wirklich so verklemmt, dass sie sagen, nur was erlaubt ist, tue ich auch. Richtig. Gut, so Leute gibt es immer natürlich, aber wenn du dir die meisten Leute anschaust, glaube ich, ich denke nicht dran so, nee, das mache ich jetzt nicht, als also ich mache die Risikoabwägung so, boah, nee, dazu müsste ich ja in den Knast oder so, deswegen mache ich es nicht. Ich glaube, so denken nicht viele Leute. Ich denke, die Leute denken eher so, nee, das ist falsch, deswegen tue ich das nicht. Ja. Also ich weiß aber nicht, das kann auch an den Filterblasen liegen, aber ich glaube, also grundsätzlich, wenn du sowas verbieten würdest, ne, auch wenn du jetzt sagst, Monero wurde jetzt halt nur im Darknet eingesetzt für Waffenkäufe, Drogenhandel und Entführung und deswegen verbieten wir das jetzt gesetzlich, den Handel mit Monero, dann kannst du es zwar technisch nicht eindämmen, weil ne, geht halt nicht, ja, klar. Aber du kannst es politisch so, so stark verbieten, dass sich die Leute halt sehr genau überlegen, ob sie mit Monero handeln wollen oder nicht. Du musst dann ja auch dem Gegenüber vertrauen, dass er kein Undercover-Cop ist. Gut, ne, wenn du sonst anonym bleibst, tut er dich über den Weg von der Monero. Ja, aber irgendwann willst du ja auch mal Waren oder Dienstleistungen mit demjenigen austauschen, dann wird's schwer. Ja, aber ich glaube, dann ist die Art des Geldes relativ egal. Um nochmal auf die Entführung zurückzukommen, Alex hat ja gemeint, das wirft ja generell ein schlechtes Licht auf Monero. Image-technisch vielleicht, aber pragmatisch betrachtet eigentlich nicht, weil wenn es selbst für Kriminelle gut genug ist, ist es für den Durchschnittsbürger umso klarer gut. Also ich verstehe nicht, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Dadurch, dass sie Monero verlangen, bedeutet das ja schon, dass Monero ziemlich gut ist. Das ist ja genau das gleiche wie mit, dass Monero anscheinend im Darknet als Währung benutzt wird, gibt ja auch wieder, sagt ja eigentlich nur, ne, das hat Hand und Fuß. Das sind halt wahrscheinlich Argumente, die von der Gegenseite oder entgegengebracht werden. Das sind halt Quatschargumente, weil die meisten kriminellen Aktivitäten werden immer noch mit Fiat-Geld unternommen. Für mich geht das in die gleiche Richtung wie das Argument, was ja auch anfangs gegen Bitcoin vorgebracht wurde. Bitcoin hilft der Terrorfinanzierung, ne? Und das ist halt für mich ein reines Propaganda-Argument, weil wenn wir uns mal wirklich anschauen, also erstmal ist natürlich die Frage, wer ist denn überhaupt ein Terrorist und wer ist bloß eine Rebellengruppe, die es zu unterstützen gilt? Und wenn wir uns dann mal anschauen, wer bewaffnet denn tatsächlich Terroristen, dann sind das halt gerade die, von denen man es nicht erwarten sollte oder von denen man es nicht wünschen sollte, so Geheimdienste wie die CIA, die dann auf der einen Seite Al-Qaida und die ISIS bewaffnen und das halt nicht mit Monero machen, sondern mit Fiat-Geld. Deswegen, Für mich ist das reine Propaganda-Angstschürung im Volk für Leute, die sich nicht tiefgründig mit der Materie befassen, sondern einfach nur Angst mache und um halt damit ein schlechtes Gefühl zu verbinden, oh, Monero, Entführung, schlecht. Will ich nicht. Wenn sie es verbieten, ist mir scheißegal. Ja, ich möchte ja keine Entführer unterstützen. Ich möchte ja keine Terroristen unterstützen. Ja. So, Leute, ich habe neulich auf einen so einen Beitrag gesehen von jemandem, der hat gesagt, er ist ein ehemaliger CIA-Mitarbeiter oder sowas. Und es war so ein Ask Me Anything. Und er wurde gefragt, was ist die größte Bedrohung für die USA im Jahre 2019 und Zukunft? Und er meinte so ganz kalt, jetzt ganz im Ernst, es sind private, privacy-orientierte Kryptowährungen. Hauptfeind Nummer 1. fand ich schon irgendwie krass, ne? Ja. Das beschäftigt die. Ja. Kleine Randnotiz, 9 Millionen wurden gefordert, ne? Was schätzt ihr, wie viel Prozent das an der Gesamtmarktkapitalisierung von Monero ausmacht? 1,23%. Ja, 1,27 habe ich ausgerechnet, aber. Okay. Ja, ich habe nur kurz im Kopf überschlagen. Es gibt übrigens ein Dokument von 2017. Ich weiß allerdings nicht, ob es vielleicht gefälscht ist oder nicht. Von dem Department of the Army der USA, wo die auch drin sagen, dass die zu dem Standpunkt noch nicht wissen, wie sie mit Monero umgehen sollen. Also, dass sie da noch keine Ahnung haben, wie die dagegen vorgehen können. Ja. Fand ich auch interessant. Das wollte ich gerade sagen. Also, das Dokument, das habe ich auch mitbekommen. Fand ich auch gut. Nach dem Motto, also, wir haben jetzt hier große private Unternehmen geschaffen, die halt sich so auf Chain-Analysis spezialisiert haben, ne, und die uns bei Bitcoin ganz genau sagen können, wer wann wo welchen Coin hatte. Aber bei Monero stehen sie halt blöd daneben. Ich glaube, da gibt's dieses tolle Meme oder so ein kleiner Comicstrip, wo dann irgendwie so einer von CSI Schlag mich tot dasteht, so seine Sonnenbrille bei den Bildern abnimmt und sagt so, ja, er hatte irgendwie so und so viel Bitcoin, so und so viel Zcash and an unknown amount of XMR. Ja, der legendäre Satz. Ja. Okay, also, ja gut. Also fassen wir zusammen. Entführung ist scheiße, Erpressen ist scheiße. Aber Monero ist halt nun mal ein technisches Zahlungsmittel. Monero tut einfach nur seinen Job. Ja. Um vielleicht mal wieder so ein bisschen Kontra zu geben, wie zukunftssicher ist die Anonymisierung von Monero? Es fehlt ja noch unser Privacy Layer von Kovri, um unsere IP-Adresse bei Transaktionen und Blockchain-Synchronisierungen zu verstecken. Mhm. Wobei das steht ja noch aus. Externe Dienste noch möglich wäre, ne? Also man kann es ja heute schon, muss sich aber selber drum kümmern. Mhm. Okay, aber gäbe es generell die Möglichkeit, dass die bisherige Historie irgendwann nachvollziehbar ist, so wie sie es halt jetzt schon bei Blockchain ist? Nicht seitdem Ring Signatures und Ring City und Bulletproofs alles aktiv ist, also spätestens seit dem Zeitpunkt nicht mehr. Mhm. Also ich würde sagen, sag niemals nie, aber ich vertraue auch darauf. Nee, du kannst die Blockchain analysieren, du wirst nichts rausfinden können. Einfach aus dem Grund, wegen den Stealth-Adressen und eben diesen ganzen Privacy-Features. Also ich könnte sowas rausfinden, wenn noch Metadaten dazu abgespeichert worden wären, aber tut es ja nicht. Ist ja im Moment immer noch so mit die größte Privacy-Lücke überhaupt bei Monero sind halt die Online-Börsen, ne? Also da, wo das Geld rein und raus geht. Ja. Und also du kannst ja sonst noch so viel Mühe geben und der Monero kann auch sonst noch so gut abgesichert sein, aber in dem Moment, wo du halt dein Bargeld gegen Monero tauschst, ist zumindest schon mal klar, dass du Monero hast. Oder ne, halt, wenn es zurücktauscht. Ja, du kannst halt nicht nachverfolgen, was ich damit mache. Ja. Aber ja, auf einer Exchange, wenn du mit Euro irgendwas kaufst, die speichern das. Genau, und also mein Tipp auch da nochmal, es gibt auch hier diese dezentrale Exchange, ne, also wo du direkt von Mensch zu Mensch handelst. Das fällt mir der Name gerade nicht ein, ihr wisst es bestimmt, was ich meine. Ja, genau. BISC. Also das ist halt auch immer noch so ein Layer, wo ich mir denke, wenn ich darüber meine Coins handle, also selbst wenn jetzt mal irgendwie eine größere Sicherheitslücke bei Monero auftaucht und irgendwas zurückvollzogen werden kann, dann steht am Ende immer noch eine Bargeldüberweisung mit einer Privatperson, die ich getroffen habe. Also ne, die Überweisung, die ich getroffen habe. Ja. Seid ihr fertig? Habt ihr noch was zu sagen? Ich würde gerne zum nächsten Thema kommen. Ja, hast du noch ein Thema? Ja, und zwar wird die Monero-Blockchain demnächst gepruned. So, was bedeutet das? Es bedeutet einfach, dass wir alte Zöpfe abschneiden und sagen, okay, wir haben ja bei der Monero-Blockchain jede Transaktion quasi abgebildet. Und wenn man Full Node laufen lässt, dann tut er ja jede einzelne Transaktion da drin prüfen quasi. Stimmt soweit alles, oder? Bei der erstmaligen Synchronisierung, das dauert halt. Ne? Das dauert richtig lang. Also auch wenn du eine SSD hast und eine schnelle Internetverbindung, sind definitiv 5 Stunden drin. Und wir sind jetzt auch schon, ich meine, bei 60, 70 Gigabyte an Blockchain-Größe. Jetzt sagt man einfach, okay, lass uns doch einfach irgendwo einen Cut machen und das alte Zeug wegwerfen und lass uns eine kleinere Blockchain benutzen. Und dann kann jeder Fullnode sagen, okay, ich prune jetzt meine Blockchain und dann wird das alles neu verrechnet und am Schluss wird es viel weniger Speicherplatz auf der Festplatte verwenden. Ich glaube, nur noch ein Drittel. Also könnte man sagen, so 20 bis 25 Gigabyte wird die Blockchain von Monero da noch haben. Und es ist ja ganz besonders interessant für mobile Geräte, wo man jetzt nicht unbedingt sagen kann, okay, 80 Gigabyte kann ich jetzt nicht verkraften, die für die Blockchain da auf meinem Handy zu halten. Aber mit der geprunten Blockchain könnte man das schon eher so machen, weil Speicherplatz ist bei uns hier kein Problem. Aber die Blockchain willst du doch nicht auf dem Handy haben, da willst du doch Remote-Wallets nutzen. Manche möchten das nicht. Manche möchten Remote-Nodes nutzen und gehen dann halt den Weg, ne, dass sie die ganze Blockchain auf ihr Handy laden. Ich kenne niemanden, der das macht. Es wär, ich weiß nicht mal, ob es das gibt, aber durch dieses Pruning von der Blockchain eben soll sowas eben möglich sein, dass die Leute auch auf ihr Handy einen Full-Node laufen lassen können. Ja, wie groß soll die Blockchain... Alex? Ja, wie groß soll die Blockchain nochmal nach dem Pruning sein? 20, 25. Ah, okay, ja, gut, das ist ja ziemlich sexy. Und also ja. Ich höre das jetzt zum ersten Mal. Ist das ein optionales Feature oder soll das so, also soll das generell eingeschaltet sein, das Pruning? Das wird sich dann nach dem Protocol-Upgrade zeigen. Okay. Und das kommt auch mit der nächsten Hardfork? Das gibt's jetzt schon. Ah, okay. Aber man sollte es jetzt noch nicht machen, weil das verwirrt dann die ganzen Nodes, die sich synchronisieren wollen. Dann kommen die auf, verbinden die sich auf einmal mit einem Full-Node, der nur noch ein Drittel der Blockchain hat und sagen, hä, hier stimmt irgendwas nicht. Deswegen sollte man damit spätestens noch eine Woche nach dem nächsten Protokoll-Upgrade warten, bis man das tut. Also ich habe das auch noch nicht getan und also auf meinem Full-Node, das werde ich dann auch erst dann tun, wenn es soweit ist. Aber ich finde es ganz gut. Dann ist das Ganze noch ein bisschen leichter auch für Neuansteiger, wenn die einen Full Node betreiben beim ersten Mal, weil sie nicht wissen, was Remote Node ist. Oder ja, es dauert sonst immer so lange, ne? Manchmal tagelang bei älteren Laptops. Ja. Von daher finde ich das schon ganz gut. Ich weiß vor allen Dingen, jetzt wo wir Bulletproofs haben, wächst die Blockchain ja auch langsamer. Es war doch mal im Gespräch, dass die Wallets so eingestellt werden sollen, dass bei der Erstinstallation er sich zu einer Remote-Node verbindet und dann im Hintergrund quasi die Blockchain runterlädt und erst wenn die vollständig ist, er umschaltet auf die lokale Blockchain. Mhm. Ist das so? Habe ich auch gelesen. Nein, das ist noch nicht so. Also das finde ich ein cooles Feature. Das macht auf jeden Fall Sinn. Sollte dann, man aber also, auf jeden Fall gewarnt werden, finde ich. Vorher. Ja, also ich sag mal so, ich finde es andersrum, so wie es jetzt läuft, finde ich es halt doof. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie interessiert bist und du willst ja, okay, ich will jetzt Monero runterladen, starten und loslegen. Und dann muss ja erstmal irgendwie, also bei mir hat es deutlich länger als 5 Stunden gedauert. Ich meine, das waren irgendwie über 8 Stunden. Ja. Das hat schon hart genervt, fand ich, weil ich auch gerade in so einer Stimmung war, so, und jetzt geht's los. Ja. Bitte warten Sie 8 Stunden. Wie die PlayStation-Updates. Ja. Ist schon so ein Grund, dass man es dann vergisst oder nicht macht. Nein, also natürlich ist das kein Grund, aber es enttäuscht dann erstmal, ne? Und also wenn die Erfahrung ist, du kaufst dir irgendwas und musst dann erstmal 8 Stunden warten, bis du es benutzen kannst. Also natürlich habe ich nichts gekauft, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ja, also ist halt ein bisschen enttäuschend. Ich finde dieses Feature, also erstmal Remote Node, damit der User sich so mit allem vertraut machen kann und so weiter. Und im Hintergrund wird still und leise die Blockchain runtergeladen. Und wenn die komplett ist, dann wird lautlos umgeschaltet und der Benutzer merkt ja gar nicht, was da passiert. Also ich finde das ein nettes Feature. Mehr dazu dann auch nach dem nächsten Protokoll-Upgrade. Gut, ich sehe gerade in den Themenlisten, da steht Monero in Exodus. Kann jemand von euch erklären, was Exodus ist? Leider an der Stelle jetzt ausklinken, aber ihr könnt natürlich gerne weitermachen. Ich wünsche euch noch einen schönen Restabend. Ja, danke schön. Und, Alex, schickst du mir nachher wieder den Videolink? Dann mache ich das als Podcast noch. Okay, ja, mache ich sehr gerne. Okay, dann euch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss. Okay. So, Exodus. Was ist denn das? So eine Wallet, noch nie benutzt, aber scheint wohl ganz gut zu sein. Also, was ja eigentlich ganz gut ist, dass Monero Integration in so Mainstream-Wallets findet. Hm. Also, das ist sowas wie eine Multi-Wallet dann, ne? Ja, genau. Genau, also ich habe schon mal... Sorry, ich habe schon mal benutzt. Mit Monero auch schon? Nee, mit Monero tatsächlich noch nicht. Das ist wahrscheinlich neu, oder? Ja, das ist neu. 1-2 Wochen alt. Also Exodus ist, ja, richtig eine Multi-Wallet. Mhm. Weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt die beste Wahl ist, aber wenn man so ein Coinsammler ist mit 20 verschiedenen Coins, warum nicht? Ja, ja. Also es ist schon so, dass du deine Private Keys da behältst, oder? Ja. Ja. Gut. Glaube ich. Denke ich schon, ja. Ja, schön, dass Monero da auch Integration gefunden hat. Hilft auf jeden Fall, da Leuten das Leben noch einfacher zu machen. Und jetzt möchte ich zum letzten Punkt kommen von unserem Podcast, denn ich habe eine kleine Überraschung für euch. Und das ist mir erst 20 Minuten vor dem Podcast aufgefallen, als ich mal in mein Monero-Wallet geschaut habe und ich sehe, ich habe 3,1 Monero zugesendet bekommen. Und ich so, hä? Wer hat mir denn gestern Nacht um 2 Uhr Monero geschickt? Und dann ist mir eingefallen, auf meinem Full Node laufen 2 Mining Threads, also Solo Mining. Ich habe einen Block gefunden mit Solo Mining bei der aktuellen Hashrate. Könnte das passen? Krass, du. Mit 2 virtuellen CPUs-Kern. Ich habe einfach mit 100 Hashes pro Sekunde einen Block gefunden. Gratulation. Ich habe mir die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, wie wahrscheinlich oder in welchem Zeitraum, wie lange müsste ich meinen, damit ich zu einer Wahrscheinlichkeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% einen Block finde. Es sind 11 Jahre. Ja, ich geil. Vor allem richtig geil. Schade nur, dass der Preis so niedrig ist und du dir damit fast nichts kaufen kannst. Aber einfach ordnen. Ja. Aber weißt du, da meine ich mal 4 Wochen Solo-Mining. Und ich werde belohnt. Alter, wie geil. Einfach nice. Das war schon übelst lang mein Traum. Ja, Mann. Ich hatte auch früher, als ich noch einen Arbeitslaptop hatte, habe ich auch manchmal so Full Node synchronisiert, wenn ich, was weiß ich, Leuten im Discord Transaktionen geschickt habe und dann so für ein paar Minuten gemeint. Ich habe mich auch so überlegt, wie geil wäre es, wenn ich jetzt einen Blog finde. Aber wie du gerade gesagt hast, das ist so niedrig. Das ist echt lucky. Ich glaube, ich mache einen Reddit-Post dazu, weil das einfach, Ich will die Leute motivieren, auch Solo-Mining ist einfach wieder im Trend. Und ich glaube, ich werde den größten Shitstorm ernten, wenn ich das schreibe, weil gerade ja FPGAs und ASICs das ja quasi unmöglich machen. Ne? Ja. Aber ja, egal. Ich kann es selbst noch nicht fassen, wie groß ist der Zufall. Ne? Nice. Ich habe eigentlich noch ein Thema, falls ihr noch Zeit habt. Und zwar dieses Big Bang-Thema. Ich habe leider keine Zeit mehr. Ich muss jetzt auch gleich los. Na okay, das ist egal, dann machen wir es im nächsten Stammtisch. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, die Stammtische immer am, was haben wir jetzt, zweiten Sonntag im Monat zu machen. Genau. Ich fand das eigentlich eine ganz nette Runde hier so auf Jitsi und dann auch Livestream auf YouTube und wir machen das Ganze noch als Audio-Podcast und publishen das dann auf unserem normalen Monero-Mumble und genau. Ja, mega geil, dass auch hier mal Zuhörer, Zuschauer mit dabei waren, auch von dir, wie war der Name? Hedgy. Sehr schöne Beiträge gehabt, tolle Fragen, vielen Dank dafür. Mir gefällt das Format ziemlich gut so und ich würde es gerne so weiter behalten. Ja, sehr gut, hat mich gefreut. Der nächste, zweite Sonntag im März dürfte der 10. März sein. Ja, auch nochmal einen kleinen Shoutout an die Monero Germany Monero Gear Telegram-Gruppe mit über 280 Mitgliedern. Das ist eigentlich so, ja, mein Daily Dose of Monero, wenn ich nicht auf dem Subreddit abhänge, weil da auch so Gestalten wie Hedgy und so weiter rumhängen und die Diskussionen doch immer relativ high level sind und ja, man bekommt immer gute Antworten. Deswegen Monero Gear für Leute, die Telegram haben. Folgt mir auf Twitter. Wie heißt du auf Twitter? Hedgy. H3. Also H3 mit DGI. Ja. Okay, sehr gut. Ja gut, dann machen wir den Sack zu, oder? Jawohl. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich folge dir. Nice. Ciao, okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Abonniert Nero Mumble, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und genau, wir sehen uns dann in einem Monat. Bis dann. Tschüss. Ciao.